Dorfbank, du warst so klein, wolltest nicht wie andere sein. Dorfbank, nur dagegen, immer auf eigenen Wegen. Dorfbank! Ja, so fing es für dich an, du weißt es genau. Du bist jetzt wieder hier und wieder bist du blau. Dorfbank, nur dagegen, Dorfbank, auf eigenen Wegen. Dorfbank, immer weiter, Dorfbank, immer weiter. Dorfbank! Jetzt bist du in der Stadt, jeder kennt dich hier. Du brauchst niemand mehr, außer Hartz IV. Dorfbank! So, ich habe nicht auf die Noten geschaut, aber fein gemacht.